Hier kann die Moralpsychologie ebenfalls Lücken in den Erklärungen von Sozial- und Geisteswissenschaftlern schließen. Der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme meint, der ästhetische Kapitalismus wandle die Bedürfnisse der Menschen in kulturell konstruierte Begehrnisse von Konsumenten um, die im Prinzip nicht zu befriedigen sind. Böhme lässt aber offen, was diesem Mechanismus zugrunde liegt. Sein Kollege Reckwitz stellt fest, dass viele das Neue als emotional befriedigend empfinden, liefert aber keine Erklärung, warum das so ist. Eine gute Erklärung für die weltweite und oft schichtenunabhängige Individualisierung bietet das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit, das bei Konservativen schwach, bei Progressiven hingegen stark ausgeprägt ist. In seiner Extremform wird Offenheit zum Sensation-Seeking, zur Sensationslust der extremen Neophilie. Wer besonders offen ist, will Aufregung, Abwechslung und Überraschung und langweilt sich schnell, wenn alles beim Alten bleibt. Der Wahlspruch lautet hier: Hauptsache neu. Immer neue und bessere Filme, Serien und Computerspiele, aufregende Reisen und Events, ewiges Scrollen auf dem Smartphone und eben auch immer neue ästhetische, speziell gustatorische Genüsse. Das ist der eine Teil der Erklärung für die ästhetische Ausdifferenzierung, derjenige, der auf die individuelle Dimension abzielt. Bourdieu hatte aber sicherlich recht, dass Konsum neben der privaten Dimension auch eine soziale hat. Oft genug konsumieren wir nicht still für uns, sondern haben ein Idealbild vor Augen, das wir vor uns und anderen aufrechterhalten. Ob wir es wollen oder nicht. Jede einzelne Konsumhandlung ist immer auch ein kommunikativer Akt, eine Mitteilung an andere, wie wir die Welt sehen und wie uns die anderen sehen sollen. Und diese Mitteilung enthält oft auch dann eine moralische oder politische Botschaft, wenn uns das nicht bewusst ist. Bourdieu hat festgestellt, dass wir uns durch unseren Konsum einer Schicht zuordnen und von anderen abgrenzen. Zu seiner Zeit war das eine Abgrenzung zwischen oben und unten. Die Reichen konnten sich die Verfeinerung leisten, die Armen nicht. Sozialer Aufstieg hieß daher immer auch, die Kleidung, die Sprache und den Geschmack der nächsthöheren Schicht anzunehmen, die zusammen ihren Lebensstil, ihren Habitus ausmachten. Die individualistische oder spätkapitalistische Gesellschaft, wie Soziologen sagen, ist jedoch informeller, und die Hierarchien sind flacher.